Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Wochenende und Sonnenschein und damit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nichts zu glücklich sein. Wochenende und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vöglein stimmen fröhlich ein, Wochenend und im Sonnenschein. Kein Auto und keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Tief im Wald nur ich und du, der Herrgott drückt ein Auge zu, denn er schenkt uns ja zum sein, Wochenend und Sonnenschein. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Es ist Samstag. Meine Damen und Herren, auch jetzt gibt es wieder zwei Stunden Musik, Kultur und Politik im Niemandsland. Wir senden wie immer direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Währenddessen sind wir auch live im Internet unter www.contrabanda.org und wenig später im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Leute hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Seien Sie herzlich willkommen. Bienvenidas und bienvenidos. Welcome. Samstag, 5. März 2016. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Da geht Rüdiger mit der Deutschlandfahne rum, zum Konzert oder zur Demo, oder geht ins Stadion. Nein, lasst ihn laufen, lacht ihn einfach aus. Die Fahne liegt bald wieder auf einem Zinksack obendrauf und gibt so viele Fahnenschwenke auf den Straßen überall. Nicht alle machen sich deswegen gegenseitig kalt. Und eine gibt's noch, die ist rot und international. Und Rüdi überlegt sich das ja vielleicht auch nochmal. Seht, da steht Marie mit dem Molli in der Hand. Wirft ihn direkt auf die Gendarmen, oder? Ist dahinter in die Bank. Und da vorne Verdi Willi mit Trillerpfeife und Flugblatt steht sich mit tausenden Kollegen die Füße wieder platt. Und kein einziges Rad steht still, kein Geifer wird verstummen und keiner von den Bullen dreht sein Gewehr irgendwann mal um. Am Morgen heulen die Werks und dröhnen die Polizeisirenen. Billy und Marie müssen das auch noch mal überlegen. Seht mal da vorne, der weiße Porsche Cayenne. Gehört ein Dealer oder ein Popstar oder ein Gerichtspräsident? Ja, ich weiß, der wird vielleicht schon heute Nacht brennen. Nein, nein, der ist kein Grund zum Flennen. Burn on through the night, ich seh zu und steh daneben. Aber wo treffe ich euch im frühen Morgen danach Regen? Wenn die Empörung sich gelegt hat, bleischwer wiegt der neue Tag. Wo kommen wir zusammen und überlegen uns nochmal? Niemandsland Geschichte. Afrika, Plünderung eines Kontinents. Eroberer im Niemandsland. Berlin. Reichskanzler Otto von Bismarck lud 1884 zur großen Afrika-Konferenz und alle Weltmächte kamen. Freudigen Herzens folgen wir dem Rufe unseres Kaisers. Ein Festmahl nur vom Feinsten. Als Entree gab es Austern, dann Schildkrötensuppe, gefolgt von einem Soufflé aus Lachs nebst Hummergratin und gebratenem Maishühnchen, abgerundet mit einem Nachtisch aus Aprikosenkuchen und Haselnussmus. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck ließ zum Galadiner seiner Berliner Konferenz alles auffahren, was gut und teuer war. Die Spezialitäten sollten möglichst an die wichtigsten Länder der Welt erinnern, die vertreten waren. Und anwesend waren ja praktisch alle, die damals in der internationalen Politik etwas zählten. Von Frankreich und Großbritannien über Russland und die USA bis zum Osmanischen Reich, von Österreich-Ungarn über Italien, Spanien und Portugal bis Belgien und den Niederlanden. Vom 15. November 1884 bis zum 26. Februar 1885 trafen sich die Großen der Welt im Reichskanzlerpalais an der Wilhelmstraße zu 10 Sitzungen. Die Mammutkonferenz hatte sich eine Mammutaufgabe gestellt: Die Zukunft Afrikas, Regeln für die Neuordnung eines Kontinents. Es wurde gegessen, gestritten, gedealt und die hohen Herren fassten am Ende weitreichende Entschlüsse. Unter Ausschluss derjenigen, die es am meisten betraf, unter Ausschluss der Neger, wie man damals zu sagen pflegte. In Berlin war kein einziger Afrikaner dabei. Afrika galt den Verhandlungsführern als Terra Nullius, als Niemandsland, als Objekt der Begierde ohne Subjekte, auf die man Rücksicht nehmen musste, als Beute, die man getrost aufteilen konnte. Diese Weltsicht stand auch ganz in der Tradition der christlichen Päpste. Nikolaus V. hatte schon 1454 dem König in Lissabon die Verfügungsgewalt über den südlichen Teil des Kontinents übertragen, um es zu seinem Eigentum zu machen und Nutzen daraus zu ziehen. Seit der Entdeckung des Seewegs nach Indien durch Vasco da Gama Ende des 15. Jahrhunderts hatte dann zunächst Portugal Stützpunkte an den Küsten Afrikas errichtet, sowie die dem Festland vorgelagerten Inseln in Besitz genommen, andere Nationen folgten. Ihr Interesse galt dem lukrativen Handel mit afrikanischen Rohstoffen wie Gewürzen, Tropenholz und Sklaven. Lange Zeit vermieden die fremden Herren Vorstöße ins Innere des schwarzen Kontinents. Das galt als überflüssig und gefährlich. Doch dabei blieb es nicht. Ab 1652 besetzten die Holländer die Kap-Halbinsel in Südafrika. Um 1800 brachten die Franzosen kurzzeitig Ägypten und dann Algerien militärisch unter ihre Kontrolle. In Liberia entstand eine Siedlungskolonie freigelassener US-amerikanischer Sklaven, die sich 1847 zu einem Staat konstituierte. Großbritannien eroberte 1861 Teile des späteren Nigeria, dann das Königreich der Ashanti in Ghana im Westen des Kontinents sowie später Sansibar im Osten. Durch die Fertigstellung des Suezkanals 1869 war dieser Teil der riesigen Landmasse von Europa aus leichter zu erreichen. Doch der große Wettlauf um Afrika nahm erst in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts so richtig Fahrt auf. Es war die Zeit, da mit der Erforschung des Kongo-Beckens und Teilen des Landesinneren der letzte große weiße Fleck von der Landkarte getilgt war. Die Herrscher von London und Paris eroberten in zunehmend erbitterter Konkurrenz weitere Territorien. Italien in Eritrea und auch Deutschland in Togo und Kamerun hissten ihre Flaggen auf dem Boden ihrer Neuerwerbungen. Und dann trat mit dem belgischen König Leopold II. Noch ein neuer, ehrgeiziger Mitspieler auf die internationale Bühne. Der Monarch beklagte sich über britisch-portugiesische Zollschranken, die seine privaten Unternehmungen im Kongo behinderten. Und für Freihandel stand auch die junge, aufstrebende Macht auf der anderen Seite des Atlantiks. Die USA versprachen Leopold am Vorabend der Konferenz ihre Unterstützung. Gastgeber Bismarck hat sich längst einen Namen gemacht mit seinem Sieg gegen Frankreich 1870-71, der Eroberung von Elsass-Lothringen und der nachfolgenden Staatsgründung. Nun will er das neue Deutsche Reich endgültig als Großmacht etablieren. Der eiserne Kanzler interessiert sich nicht besonders für Afrika. Kolonien sind ihm höchstens deshalb wichtig, weil führende Nationen so etwas eben haben müssen. Und außerdem gibt es die Kaufleute, Reeder und Abenteurer, die ihn bedrängt haben. Sein Ziel ist es jetzt, zwischen den zerstrittenen europäischen Mächten den ehrlichen Makler zu spielen und dabei die Reichshauptstadt ins Zentrum des Weltgeschehens zu rücken. Aber die Konferenz hat nicht nur die große Politik und die Wirtschaft zum Thema. Es geht, in Bismarcks Worten, auch darum, den Eingeborenen Anschluss an die Zivilisation zu gewähren. Man will sie erziehen, ihnen Gutes tun, dafür sollen sie dankbar sein. Das ist von manchen Kolonisatoren zynisch gemeint, andere sind von ihrem Erziehungsauftrag überzeugt. Die Überlegenheit der weißen Rasse gilt ihnen als Gott gegeben. In deutschen und französischen Schulbüchern wird damals beispielsweise unter Berufung auf höchst fragwürdige wissenschaftliche Experimente behauptet, schon durch ihre kleinere Schädelgröße seien die Afrikaner benachteiligt. Und ohne entsprechende Anleitung würden die Zurückgebliebenen nie den Anschluss an die Zivilisation finden. Es schneit in der Friedrichstraße, als sich die weißen Exzellenzen über den schwarzen Kontinent hermachen. Die Eröffnungsrede hält der Reichskanzler. Grafen, Generäle und Diplomaten sitzen um einen hufeisenförmigen Tisch. An der Wand des Tagungsraums hängt eine 5 Meter hohe Karte des Zielgebiets Afrika. Es folgen die Statements der anderen 13 Teilnehmer. Das größte Gewicht kommt dabei den Rivalen aus England und Frankreich zu, die durch Sir Edward Mallet und Baron Alphonse de Courcelles sehr hochrangig vertreten sind. Und schon bald wird klar, es werden bei all den höflichen Formulierungen, Amtssprache ist Französisch, zähe Verhandlungen geführt. Streit gibt es praktisch um jeden Quadratmeter der Beute. Der Star der Konferenz ist ein Außenseiter, eine faszinierende, schillernde, umstrittene Figur, als Experte geladen, Henry Morton Stanley. Dem Reporter und Forschungsreisenden kann man manches nachsagen. Grausamkeit, Geltungssucht, Geiz, nur eines kaum, dass er Afrika nicht kennt. Und das hat der gebürtige Waliser den anderen voraus, all diesen Diplomaten, die immer nur am Schreibtisch agiert und agitiert haben. Stanley erzählt von seinen Abenteuern vor Ort, wirkt aber gleichzeitig auch als Interessensvertreter. Offiziell Mitglied der US-Delegation zieht er wie ein Agent die Fäden für Leopold II., den belgischen König. Leopold II. Wollte unbedingt eine Überseebesitzung. Große Pläne, Geltungssucht und der Traum von einer Rolle in den Geschichtsbüchern. Stanley und Leopold waren Seelenverwandte. 1878 sprachen sie in Brüssel zum ersten Mal miteinander. Vom belgischen König mit großzügigen Finanzen ausgestattet, brach der Abenteurer wieder nach Zentralafrika auf. Stanley sollte entlang des Kongoflusses Niederlassungen gründen und die einheimischen Stammesführer dazu bringen, gegen geringes Entgelt und Geschenke, Stoffballen, Korallenketten, Kästen voll Gin, alle Landrechte an die Fremden abzutreten. Gekrakel, aufgemalte Kreuze und Fingerabdrücke bewiesen die Rechtmäßigkeit der Verträge. Bismarcks Diplomaten stehen bei den Verhandlungen im Reichskanzlerpalais den Plänen des ehrgeizigen, im europäischen Großmachtgefüge eher unbedeutenden belgischen Außenseiters wohlwollend gegenüber. Und selbst die Franzosen kann der Gesandte Leopolds davon überzeugen, dass ein Deal, der unter formaler Leitung Belgiens den Freihandel garantiert, nicht den Pariser Interessen widerspricht. Der belgische König wird so zum eigentlichen Gewinner der Berliner Verhandlungen, ohne dass er sich auch nur einmal in der Reichshauptstadt hätte blicken lassen. Auch der Reichskanzler kann zufrieden sein. Zwischenzeitlich hat er die Leitung der Konferenz in einem geschickten Schachzug den Franzosen übergeben. »Ich werde nicht aufhören, um die kapriziöse Dame in unserer Nachbarschaft zu werben.« Er vermittelt erfolgreich zwischen London und Paris. Die deutsche Verhandlungsweise wird allgemein als fair anerkannt. Von einer genauen Grenzziehung mit dem Lineal, wie sie etwa die Amerikaner bis hin zum Indischen Ozean vorgeschlagen haben, ist im Schlussdokument nicht mehr die Rede. Das wird zurückgestellt. Die Berliner Konferenz konzentriert sich vielmehr darauf, Afrika dem ungestörten Handel und der Zivilisation zu öffnen. Um den fortschrittlichen Charakter und das philanthropische Element der Verhandlungsmächte zu unterstreichen, wird auch das Verbot der Sklaverei in den Vertrag aufgenommen. Die 14 Signatarstaaten einigen sich im Einzelnen auf folgende Punkte: freier Warenverkehr im gesamten Einzugsgebiet des Kongo sowie weiter Teile Zentralafrikas, nebst Grenzregionen im Osten, Westen und Norden des Kontinents von Mosambik über Somalia bis Kamerun und Gabun. Außerdem werden die Flüsse Niger und Kongo für die Schifffahrt ohne Zollauflagen freigegeben. Und welche Macht auch immer künftig in Afrika ein Territorium für sich beansprucht, sie muss dort feste, effektive Strukturen schaffen. Irgendwo eine Fahne hochziehen und das Land dann brach liegen lassen, wie es etwa Portugal jahrhundertelang gemacht hat, zählt nicht mehr. Das heißt, kolonisieren wird zu einer kostspieligen, aufwendigen Sache. Im Schlussdokument von Berlin werden die neuen Besitzverhältnisse im Kongo nicht mehr ausdrücklich erwähnt. Aber die Teilnehmer haben sich darauf geeinigt, das Land der privaten Kongo-Gesellschaft des belgischen Königs zuzusprechen. Damit wird Leopold II. Von Belgien über Nacht zum Besitzer von mehr als 2 Millionen Quadratmetern im Herzen Afrikas. 77 mal so groß wie Belgien. Bis heute sind nicht alle Rätsel um die Berliner Konferenz gelöst. Unter der Hand verteilen die Mächtigen in bilateralen Gesprächen vermutlich weitere afrikanische Gebiete. Auf solche Geheimabkommen deuten Notizen einzelner Konferenzteilnehmer am Rande der Landkarten hin. Ein D zeichnet dabei etwa Grenzlinien für eine kommende Kolonie Deutsch-Südwest vor. Was aber feststeht: die Interessen der Afrikaner spielen in Berlin keine Rolle. In einer Mischung aus Anmaßung und Arroganz beanspruchen die weißen Herren für sich, die richtigen Erziehungsmaßnahmen für die Einheimischen treffen zu können. Und so wird in den letzten, von Mitleid und Paternalismus geprägten Stunden der Konferenz auch noch der Alkohol zum Thema. Man ist sich einig, dass ein Verbot der Spirituosen für Afrika ein nobles Ziel sei. Der Neger erliegt der Trunksucht körperlich und moralisch, und dann wird er zum Monster, heißt es. Aber die Fürsorgepflicht in dieser Sache setzt sich dann am Ende doch nicht gegenüber den Geschäftsinteressen durch. Man beschließt, das Thema zu vertagen. Welche weitreichenden Folgen die Afrika-Konferenz hat, zeigt sich in den nachfolgenden Jahren. Aus dem Wettlauf um Afrika wird ein regelrechter Ansturm. Innerhalb kurzer Zeit ist Afrika südlich der Sahara aufgeteilt. Briten, Franzosen, Spanier, Portugiesen und Deutsche haben willkürliche, von Stammesinteressen meist unberührte Grenzen gezogen. 1914 ist der Kontinent vollständig fremdbestimmt. Mit der Annexion Ägyptens durch das britische Königreich ist der große Kuchen verteilt. Keine der Kolonialmächte hat sich bis hin zur Entkolonialisierung begonnen nach dem Zweiten Weltkrieg, vollendet Mitte der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, mit Ruhm bekleckert. Keine hat durchgehend gut und fair regiert. Afrika wurde von allen fremden Herren ausgebeutet, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß. Und nicht so, dass alles nachfolgende afrikanische Versagen sich damit auch nur annähernd erklären ließe. Den unbestreitbaren Tiefpunkt in der europäischen Kolonialgeschichte setzte der Triumphator von Berlin. Belgiens König Leopold II. Ließ in seinem Protektorat Kinder schuften. Wer seine Lieferquoten von Kautschuk und Elfenbein nicht erfüllte, dem wurden die Hände abgehackt. Leopold presste einen Milliardenprofit aus dem Land. Unter seinem grausamen Regime wurde der Kongo zum Herzen der Finsternis. Gut ein Drittel der einheimischen Bevölkerung starb durch Mord oder Entkräftung. Der menschenschlechter Monarch brachte es 1908 sogar noch fertig, dem belgischen Staat für seinen persönlichen Verzicht auf das Territorium eine hohe Kommission abzuluxen. Wie tief die Konferenz von Berlin die Afrikaner getroffen hat und bis heute kränkt, hat keiner so klar und eindrucksvoll formuliert wie der 1972 ermordete burundische Priester Michel Kayoya in einem Gedicht. Er musste als Kind das Datum auswendig lernen, die Namen der Vertragspartner kennen, ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten, ihr diplomatisches Geschick preisen. Vor unseren unbeweglichen Gesichtern breitete man die Folgen aus. Die Befriedung von Afrika, die Wohltaten der Zivilisation in Afrika, den Mut der Forscher, den selbstlosen Humanismus. Aber niemand, absolut niemand, wies hin auf die Beleidigung und die Schmach, die uns überall begleitete. Der Artikel Eroberer im Niemandsland, Afrika, Plünderung eines Kontinents, stammt aus der Feder von Herrn Erich Vollert. Veröffentlicht im Spiegel Geschichte, Thema die Kolonialzeit, Ausgabe 1, 2016. Literaturhinweise zum Thema Kolonialgeschichte. Jürgen Osterhammel, Kolonialismus, erschienen bei C.H. Beck, 144 Seiten, 8,95 Euro. Der Autor beschreibt die Methoden der Eroberung, Herrschaftssicherung und Ausbeutung durch koloniale Mächte. Als eine Konstante sieht er den Unwillen der neuen Herren, den unterworfenen Gesellschaften kulturell entgegenzukommen. Andreas Eckert, Kolonialismus, erschienen im S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 128 Seiten, 8,90 Euro. Die kompakte, anschaulich geschriebene Darstellung des Afrika-Experten reicht von den Anfängen der europäischen Expansion bis zur Entkolonialisierung im 20. Jahrhundert. Zum Thema koloniale Erinnerung gibt es das Buch »Kein Platz an der Sonne«, herausgegeben von Jürgen Zimmerer, erschienen im Campus Verlag, Frankfurt am Main, 524 Seiten, 39,90 Euro. Dieser Sammelband des Hamburger Historikers präsentiert Personen, Institutionen und Ereignisse der Kolonialzeit. Kritisch werden Klischees beleuchtet und nationale Mythen wie der Kampf für den Schutz der ostafrikanischen Serengeti untersucht. Freudigen Herzen folgen wir dem Rufe unseres Kaisers. Niemandsland, Kontrabande FM. Tu radio libre en Barcelona. Sin radios libres no hay libertad en las ondas. Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Thank you. Alberne Leute sagen Dummheiten. Gescheite Leute machen sie. Marie von Ebner-Eschenbach. Ich habe hier den Reklam-Literaturkalender aufgeschlagen. Der Monat März liegt vor mir. Und da sind ein paar interessante Daten zu verzeichnen und auch bekannt zu geben. Wie gesagt, am 12. März wird der 100. Todestag von Marie von Ebner-Eschenbach sein. Die wurde am 13. September 1830 in Mähren geboren und starb am 12. März 1916 in Wien. Diese scharfzüngige Feder hat uns wirklich einen wunderbaren Schatz an Aphorismen hinterlassen. Zum Beispiel solche Perlen wie alte Diener sind kleine Tyrannen, an welche die große Tyrannengewohnheit uns knüpft. Als eine Frau lesen lernte, trat die Frauenfrage in die Welt. Aus ihren Aphorismen aus Schriftenband 1, Berlin, 1893. Und noch eins, auch das kleinste Licht hat sein Atmosphärchen. Und ich begrüße Werner im Studio. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Schönes Wetter wieder heute, hast du mitgebracht. Wie machst du das eigentlich immer wieder? Ja, ja. Ich habe mich bemüht, aber gut, ein bisschen frischer ist es geworden. Sonne satt und praktisch keine Wolken, aber ein bisschen kühler ist es als die letzten Tage. Mal sehen, wie das weitergeht. So gefühlt 3 Grad weniger als gestern. Ich hatte auch das Gefühl, es war ein Hauch von kühler Luft in der Luft. Sehr schön, ja, die Woche war sehr ereignisreich hier in Spanien besonders, aber auch weltweit. Das Flüchtlingsdrama nimmt kein Ende, die Grenzen sind geschlossen, die Balkanroute wird versiegelt, NATO-Kanonenboote kreuzen in der Ägäis und Spanien hat immer noch keine Regierung. Der zweite Amtseinführungsversuch von Herrn Pedro Sánchez, dem Wortführer und Führer der Sozialdemokraten, der Sozialisten hier in Spanien, ist wieder mal gescheitert. Es rechnet sich einfach nicht. Er und die konservative Partei Ciudadanos, die Bürger, schaffen es nicht, auf Teufel komm raus, eine Regierung zu bilden. Und die Leute von Podemos haben ihnen die Butifarra gezeigt, das heißt den Stinkefinger. Wir wollen euch so nicht. Sieht also nicht gut aus. Also wir haben ja schon letzte Woche drüber gesprochen, über dieses Thema, die regierungslose, diese schreckliche Zeit. Und seit gestern Abend wissen wir, diese Epoche wird sich noch verlängern. Ja? Also gestern war dieser zweite Versuch im Parlament, eine neue Regierung, eine Mehrheit für eine neue Regierung zu kriegen. Und ist gescheitert. Also die regierungslose Zeit geht erstmal weiter. Bis zum Anfang Mai haben sie jetzt noch Zeit, noch untereinander zu versuchen, nochmal eine Regierung zu bilden. Und wenn sie es bis dahin nicht geschafft haben, dann ist klar, dann wird es Neuwahlen geben am 26. Juni. Gut, aber zu der anderen Geschichte, die du am Anfang hier angesprochen hast, Kolonialismus und so, natürlich drängt sich einem die Frage auf, zum Beispiel, ja, gibt's denn das heute auch noch, Kolonialismus? Ne? Was mir gut gefallen hat, war diese Geschichte, die Auswirkungen des Alkohols, was sie darüber diskutieren, auf die Neger, ja, die werden dann zu Monstern, ne? Parallele dazu in Nordamerika, ne? Mit den Indianern, bei dem, was sie jetzt heute Besiedlung des Westens nennen, das Feuerwasser damals, ja, sehr schön. Und was ich auch cool fand, übrigens, den Familiennamen von dem Autor, Osterhammel, ist das nicht ein schöner Familienname? Osterlamm, Osterhammel, sehr guter Beitrag, ja. Bleiben wir beim Thema Spanien, gehen wir direkt mit einem politischen Thema heute ein bisschen in die Debatte. Ich weiß nicht, ob du die Parlamentsdebatte gehört hast am vergangenen Dienstag. Ich hab's mir mittags so ungefähr 1,5 Stunden angehört, während ich zu Hause zu tun hatte. Und es war interessant. Es gab wirklich einen fast schon herzerweichenden Versuch von Pedro Sanchez, die Podemos umzustimmen und doch mit ins Boot zu steigen, bitte, und macht doch bitte und kommt doch bitte und wir haben euch doch so viel Schönes angeboten. Er hat zum Beispiel sehr staatsmännisch gesprochen, sehr klar, sehr nüchtern, sogar sehr freundlich. Und er hat gesagt, von den 250 Punkten in unserem Koalitionsprogramm, selbst wenn Ihnen da 5 oder 8 oder 20 oder selbst 50 nicht gefallen, denken Sie doch an die anderen 190 Punkte. Das war so eines der Highlights aus dieser Rede von ihm. Das Interessante war, Herr Pablo Iglesias hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen, sondern hat diese Parlamentsdebatte zur Amtseinführung in ein, könnte man sagen, Podemos-Meeting umfunktioniert und hat eigentlich doch ein bisschen gepöbelt in Richtung Sozialisten. Er hat die Altsozialisten angegriffen wie Felipe González und Alfonso Guerra und hat ihnen vorgeworfen, dass sie praktisch die Vertreter des Löschkalks der Leichen der Todesschwadron Gall wären. Da gab es sehr viel Missfallenskundgebungen im Parlament. Er wurde ausgebuht, natürlich von den Rechten und von den Hinterbänklern. Und ganz allgemein war das nicht sehr glücklich, was er da gemacht hat. Selbst in meinen Augen, der ich einer der Anhänger von Podemos eigentlich in vielen Punkten bin, hat mir seine ganze Rede von vorne bis hinten absolut missfallen. Das muss ich hier ganz ehrlich sagen. Die Rede war plump. Die Rede war anmaßend. Es war überhaupt keine Rede, die in diesem Kontext etwas zu suchen hatte. Es gab viele Dinge, die hätte er auf der Straße oder in der Kneipe erzählen können. Aber bei dieser Projektion in diesem Publikum, wo es darum ging, vielleicht die Leute von etwas zu überzeugen, war das sehr kontraproduktiv. Das ist meine Meinung über die Rede von Herrn Pablo Iglesias im Parlament zur Amtseinführung bzw. zur gescheiterten Amtseinführung von PSOE-Chef Sanchez. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir diese Parlamentsdebatten da zur Regierungsbildung nicht angetan, will ich mal sagen, weder am Dienstag beim ersten noch gestern beim zweiten Versuch. Aber so ganz ist es ja unmöglich, wenn du davon nichts mitkriegen willst, weil du wirst ja richtig bombardiert in der Presse, im Fernsehen über diese Geschichten. Stundenlange Übertragung aus dem Parlament. Und also gut, ich habe das nicht so genau verfolgt wie du, aber trotzdem, wer bin ich, um Pablo Iglesias in Schutz zu nehmen? Trotzdem, so ungefähr weiß ich, was er da gesagt hat und bei der Parlamentsdebatte. Und also das stört mich eigentlich nicht, ne? Wenn dann hinterher in der Presse steht, ja, da war anmaßend und arrogant und so. Für viele Leute mag das so aussehen, aber gut, das ist deren Problem. Also ich finde, im Inhalt hat er völlig recht gehabt, natürlich. Jetzt, wie man gestern Abend gesehen hat, auch zum zweiten Mal, die Zustimmung zu verweigern, selbstverständlich, und sich noch nicht mal der Stimme zu enthalten. Weil, also wenn zum Beispiel Podemos sich der Stimme enthalten hätte, hätten dann die PSOE und diese Ciudadanos da zusammen mehr Stimmen bekommen, selbst wenn die PP dagegen stimmt. Aber gut, seine von Podemos, deren Position ist natürlich, was wir unter keinen Umständen machen werden, niemals eine große Koalition zwischen PSOE und PP. Gut, was Sie jetzt vorschlagen, ist nicht große Koalition, sondern ein bisschen kleiner. PSOE plus diese neue Ciudadanos-Partei, die aber genauso rechts sind wie die PP. Also was hätte man mit so einer Regierung gewonnen? Deshalb finde ich es sehr gut, dass die sich nicht drauf eingelassen haben, da Podemos. Und jetzt werden wir sehen in den nächsten Wochen, wie das Gerangel weitergeht. Ja, es waren meine Eindrücke. In der Sache hatte er recht, aber in der Form hatte er sich meiner Meinung nach ordentlich vergriffen und das ging sogar fast schon daneben. Pachi López, der Präsident des Parlaments, hat ihm sogar das Mikro abgedreht an einer entscheidenden Stelle. Jedenfalls, wie wird's weitergehen? Meine Befürchtung ist, das war die letzte Chance von Podemos, mitregieren zu können. Die PP wird das machen, was die rechten Katalanisten hier gemacht haben. Die werden im letzten Moment, wenn wirklich alle Fristen abgelaufen sind, ihren Hasskandidaten zurückziehen, den Rajoy. Die haben das hier mit Arturo Mas gemacht. Und dann wird es ein Dreierpaket geben zwischen PSOE, Ciudadanos und einer PP, die ist aufgehübscht, aufgefrischt, parfümiert, nochmal gewaschen natürlich, die stinken ja nach Korruption bis in den Himmel, die werden dann gewaschen, abgeduscht und dann kommen eben neue Gesichter und dann gibt es dieses Dreierpaket und vor diesem Dreierpaket sollte man sich fürchten, als arbeitende Menschen und als Menschen, die eine bessere Welt wollen. Das stimmt natürlich, ich sehe das auch so, diese Möglichkeit kann man nicht ausschließen, dass die Rechten, um das mal so zu sagen, also PP plus Ciudadanos, plus PSOE natürlich, weil große Teile der PSOE sind eben rechts, ganz klar, ja, diese Landesfürsten da in Andalusien, in Extremadura, die alten Apparatschiks von der PSOE, Guerra, Felipe González, die sind ganz klar eindeutig rechts. Ne? Und die haben natürlich ein großes, großes Gewicht innerhalb der PSOE. Also, oder am Ende vielleicht enthält sich dann die PSOE der Stimme und Ciudadanos macht es zusammen mit der PP, das kann man nicht ausschließen. Aber natürlich, man darf die Hoffnung nicht verlieren. Es kann vielleicht auch zu Neuwahlen kommen dann, Ende Juni und dann werden wir sehen, nach den Umfragen wird dann Podemos mehr Stimmen bekommen als die PSOE und die PP wird auch weiter Stimmen verlieren, leider gehen die dann alle zu dieser neuen rechten Partei, zu Ciudadanos, aber ich finde schon, das wäre, so sehe ich das, die beste Lösung, Neuwahlen. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. 25 years of freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemandsland. Nächsten Dienstag ist ja der Internationale Frauentag, der 8. März. Das ist eine tolle Gelegenheit, um einmal ein Lied von Holländer zu spielen. Gesungen von Ute Lemper. Raus mit den Männern. Wohin sollen die denn gehen? Das ist egal, wohin sie gehen, aber sie sollen erstmal raus aus dem Parlament. Es geht durch die ganze Historie. Ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie, überall will das Weib auf den Thron. Vom Hawaii-Neger bis zu Berliner Rang, braust ein Ruf wie Donnerhall daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus! hier sein. Und raus mit den Männern aus dem Dorfsein, sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Es liegen in der Wiege und brüllen die zukünftigen Männer ganz klein. Die Arme, die meist drin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von der vielen Flößung aus Flasche, Brust und Becher, ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Werden sie immer stärker, werden sie immer frecher, da verliert man schließlich die Geduld. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe, in der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir bekommen Spielen, liebe Schwestern, es ist eine Schmach. Ja, sie trauen sich gar, die Politik zu spielen, aber na, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssen schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Winter im Nimmensland. Leben wir eigentlich in einer Klassengesellschaft? Antwort, blöde Frage, natürlich. In was für einer Gesellschaft leben wir denn sonst? In einer Alle-Menschen-sind-Brüder-Gesellschaft nicht. Lange war das Wort tabuisiert, die Klassengesellschaft. Aber mittlerweile ist die klassengesellschaftliche Realität wieder ein Thema geworden. Jawohl, selbst auf Soziologentagungen darf, wie ironisch bemerkt wurde, mittlerweile über sie geredet werden. Zufall ist das nicht, denn eine eklatante Widerspruchsentwicklung, deren sichtbarste Ausdrucksformen die Verfestigung von Armut und die Zählebigkeit prekärer Beschäftigungsverhältnisse sind, in denen mittlerweile in der Bundesrepublik Deutschland 25% aller Lohnabhängigen feststecken, hat zu einem Aufmerksamkeitsschub für die sogenannte soziale Frage geführt. Mit anderen Worten, einem Viertel der Gesellschaft geht es absolut dreckig in Deutschland. Bei aller Propaganda, die da schön gefärbt wird und schön geredet wird, es geht den Leuten wirklich ans Eingemachte. Dieses Getting Poor by Working-Prinzip der US-amerikanischen Gesellschaft, oft verspottet und verlacht, ist nun voll in Europa zum Zuge gekommen. Man arbeitet immer mehr und wird immer ärmer. In vielen gesellschaftlichen Bereichen sind Spaltungstendenzen und eklatante Benachteiligungen unübersehbar geworden. Es hat sie zwar auch zu den Wirtschaftswunderzeiten gegeben, aber nun sind sie so offensichtlich geworden, weil beispielsweise in einem der reichsten Länder der Welt jedes sechste Kind in Armutsverhältnissen aufwächst, dass kaum noch darüber geschwiegen werden kann. Die empirischen Daten vermitteln ein klares Bild darüber, dass von den Gefahren des sozialen Absturzes und der Ausgrenzung im besonderen Maße die Lohnabhängigen betroffen sind und darunter natürlich die Frauen. Dies ist jedoch nur ein weiteres Indiz dafür, in welch elementarer Weise die Lebensgestaltung von der Klassenlage geprägt wird. Welche berufliche Position jemand einnimmt, wie sicher sein Arbeitsplatz ist, wie und wo er wohnt, welche Lebenschancen er hat, wie seine gesundheitliche Verfassung ist, wie kurz oder lang er lebt, die durchschnittliche Lebenserwartung von Bewohnern der unteren und oberen Etagen des Gesellschaftsbaus differenzieren um mehr als 10 Jahre. Steht ebenso in einer Abhängigkeitsbeziehung zu seiner Soziallage wie die kulturellen Partizipationsmöglichkeiten. Der Anteil der Arbeiterkinder an den Universitäten ist heute in etwa so niedrig wie in den 60er Jahren, als das immerhin noch als Skandal empfunden wurde. Eine starre Klassenstrukturierung bedeutet auch, dass wer oben ist, mehr vom Leben hat als die Menschen mit niedrigem Sozialstatus. Und strukturell wird abgesichert, dass sich dies nicht verändert. Wer unten ist, bleibt unten und wer oben ist, oben. Es gibt zwar soziale Aufstiegsbewegungen, jedoch haben sie meist nur einen begrenzten Effekt. Soziale Mobilität beschränkt sich vorrangig auf Positionsverschiebungen innerhalb benachbarter Sozialsegmente. In gesellschaftliche Spitzenpositionen steigt in der Regel nur auf, wer aus gutem Hause kommt und dessen Vater auch schon zur ökonomischen Elite gehörte. So aufschlussreich die Tatsachen über die Konstanz sozialer Benachteiligungen auf der einen und struktureller Privilegien auf der anderen Seite auch sind, so repräsentieren sie jedoch nicht den Kern der Klassenfrage. Es geht bei den Klassendifferenzen zwar auch um Fragen der Verteilungsgerechtigkeit, jedoch nur am Rande. Bei den Einkommensunterschieden und den voneinander abweichenden Konsummöglichkeiten handelt es sich um Erscheinungsformen der Klassenspaltung, denn die tatsächlichen sozialen Ausdrucksformen des Klassenantagonismus, den Produktionsverhältnissen und den mit ihnen vermittelten Ausbeutungsstrukturen wohnt diese inne. Die Ungleichsrelationen und Benachteiligungen sind bloße Symptome des grundsätzlichen Aspekts, dass mithilfe der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel und der Kontrolle über das Finanzsystem Herrschaft ausgeübt wird. Es werden Arbeitsplätze eingerichtet oder abgebaut und damit die Existenzbedingungen für eine Bevölkerungsmehrheit beeinflusst. Durch die Gestaltungsmacht des Kapitals werden für ganze Regionen und Länder Entwicklungsperspektiven geschaffen oder auch zerstört. In ihrem Kern bedeutet bürgerliche Klassenherrschaft das gesellschaftliche Geschehen, den Prinzipien der Kapitalverwertung zu unterwerfen. Ich verlas soeben einen Aufsatz aus dem Feuilleton der Jungen Welt vom vergangenen 2. März. Ja, sehr interessant, die Klassenfrage. Ne? Heutzutage leben wir da nicht in einer Klassengesellschaft. Ich meine, vor, sagen wir mal, 150 Jahren, da wäre jedem die Antwort leicht gefallen. Ne? Klar, natürlich, da gab es damals die Arbeiterklasse und die andere, das war die Bourgeoisie. Aber wie ist das denn heute? Das Bewusstsein darüber existiert einfach gar nicht mehr. Ne? Arbeiter gibt's die überhaupt noch, ne? Da die große Mehrheit der Leute, die gehen jeden Tag ins Büro, sitzen da am Schreibtisch und die empfinden sich nicht als Arbeiter, geschweige denn als Arbeiterklasse, ne? Und auf der anderen Seite die Bourgeoisie, was war damals? Das waren eben die Fabrikbesitzer, die aufkommende Industrie, die Aktionäre dieser Gesellschaften. Und heute ist das noch so oder ist heute nicht viel wichtiger das Finanzkapital und die Banken und die Börsen? Und also da existiert schon, wie soll ich sagen, kein Bewusstsein drüber. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nach wie vor das Gleiche. Ne? Aber leider eben, wenn du heute sagst Klasse, ja, dann denken die meisten, aha, Fußball, Spielklasse, erste oder zweite Liga, ne? Und dann zu dem, also was man vielleicht zusammen damit diskutieren sollte, wäre, was du ja schon angesprochen hast, der Arm und Reich, ja, die Armen immer ärmer, die Reichen immer reicher. Früher war es noch einfach in der Schule. Ne? Da kam die Versetzung in die nächsthöhere Klasse, dann automatisch am Jahresende oder auch nicht. Aber heute in die nächsthöhere Klasse aufzusteigen, ist praktisch ausgeschlossen. Ne? Also am besten wäre es, man versucht es erst gar nicht. Ne? Aber gut, wir bleiben dran an diesem Thema und werden immer eher bei den unten zu finden sein als bei denen da oben. Ja, die klassischen Möglichkeiten zum Aufstieg, kennt man ja aus vielen Mafia-Filmen, sind A. Kriminalität oder B. der Sport oder das Showbusiness. Aber das sind winzige Segmente, die da einen Durchschlupf lassen, dass auch Leute von ganz unten nach oben kommen können. Zum Beispiel in der Glamourwelt des Pop und in der Glamourwelt der Fußballindustrie sieht man dann diese jungen Leute, die aus der Unterschicht kommen und das Erste, was sie sich kaufen, ist eine Rolex, dicke Goldkettchen, 5-6 Sportwagen und protzen dann rum und bewegen sich dann nur noch in Kreisen, wo die High Society unterwegs ist. Nicht alle, aber leider die meisten. Unter diesen kleinen Segmenten gibt es dann noch eins, das wird leider immer größer, die Korrupten, ja, die dadurch, dass sie korrupt werden und mit Freuden, die auf diesem Wege aufsteigen. Dieses Segment wird leider immer größer, hat man so den Eindruck. Ja, die zähle ich zur Kriminalität mit dazu. Das heißt, über die professionelle Politik an die Fleischtöpfe rankommen, sich eine Legislaturperiode lang die Taschen füllen, Auslandskonten einrichten und sich danach einen schönen Lenz machen. Da hat die Politik nun leider durch die Deregulierungen und durch dieses Tohuwabohu und die Mafiaisierung der politischen Strukturen eben das Tor geöffnet für die Kriminalität, die organisierte Kriminalität, das organisierte Verbrechen in der Politik. Mittlerweile hier in Spanien hat das ein dermaßen hohes Ausmaß angenommen, dass selbst jetzt sich eingeschüchterte Richter trauen, diese korrupten kriminellen Banden einmal vor den Kadi zu zerren. Wir haben da letzte Woche drüber berichtet. Ja, genau zu diesem Thema gibt's jetzt neue Zahlen von der spanischen Zentralbank. Die haben also jetzt gerade vor ein paar Tagen veröffentlicht, dass die Spekulanten, hätte ich fast gesagt, die Investoren, muss man ja sagen, dass die nur im letzten Jahr 2015 aus Spanien 70 Milliarden Euro abgezogen haben. Ja. Und also wo sie genau im Jahr 2014, ein Jahr vorher, nur 5,5 Milliarden investiert haben. Ja. Und ein Jahr später ziehen sie 70 Milliarden ab. Also das heißt, ist natürlich ein anderes Kapital woanders investiert und von anderen Leuten oder Gruppen vielleicht, weil ein Jahr später ist der Profit noch nicht da. Ne? Von diesen 70 Milliarden, die abgezogen wurden im Laufe des Jahres 2015, 20 Milliarden davon nur im Monat Dezember, also vor 3 Monaten. Vermutlich, weil da Wahlen waren und da hätte es ja sein können, dass die Linken, also in diesem Fall Podemos und Izquierda Unida, dass die da einen riesen Erfolg gehabt hätten. Die Merkel war schon ganz besorgt, wo Rajoy ja damals erzählt hat, ja, es ist durchaus möglich, dass diese Partei die zweitstärkste Kraft werden. Ne? Das sind die letzten Zahlen zu diesem Thema. Dafür haben sie natürlich Panik, dass irgendwo linke Regierungen rankommen und dann die Reichen und Korrupten ordentlich besteuern werden. Davor haben sie Angst. Nach dem alten Wall Street Motto, Wenn wir nicht jedes Jahr 20% unseres Reichtums vermehren, dann fehlt uns etwas. Und wenn man schon 1 Milliarde hat und will jedes Jahr 20% mehr, wo nimmt man das her? Von unten. Niemandsland bei Contrabanda FM 91.4. Wir senden live von der Plaza Real in Barcelona. Am 8. März ist Weltfrauentag. Dieser geht auf einen Streik in einer amerikanischen Baumwollfabrik zurück, bei dem amerikanische Arbeiterinnen sich für ihre Gleichberechtigung eingesetzt haben. Seitdem ist viel passiert. Frauen haben für ihre Rechte gekämpft. Doch sind wir schon am Ziel? Oder gibt es noch etwas, wofür die Frauen kämpfen müssen? Wir haben uns in der Kemptner Innenstadt umgehört. Am 8. März ist Weltfrauentag. Finden Sie es denn nötig, dass man den noch hat? Denke mir schon, ja. Ja. Also sagen wir, es sollte eigentlich jeder Tag Weltfrauentag sein, aber speziell, dass andere, die es nicht wissen, ich habe es jetzt im Übrigen auch nicht gewusst, dass man vielleicht sich wirklich Gedanken darüber macht. Also ich finde, heutzutage ist es eigentlich fast gleich, also im Gleichgewicht. Ich glaube schon, klar, es ist immer noch schwieriger im Beruf zum Beispiel, sich gegen Männer zu behaupten, aber ich meine, die Frauen von heute sind emanzipiert genug, dass sie das packen, glaube ich. Ich glaube, in anderen Ländern ist es eher noch wichtiger, was weiß ich, so Afrika, Afghanistan. Meinen Sie denn, dass das noch nötig ist, heutzutage einen Weltfrauentag zu haben? Na, glaube ich nicht. Warum nicht? Wieso meinen Sie, ist es wichtig, einen Weltfrauentag zu haben? Die Frauen nur immer zu wenig verdienen im Vergleich zu den Männern. Also ist es Frauen doch wichtig, dass man sie erinnert, oder? Warum eigentlich nicht? Warum soll an dem Tag die Frau Power zeigen? Finden Sie denn, dass es den noch braucht heutzutage? Ja doch, die Frauen sollen doch ruhig sagen, was ihnen belangt. Also meinen Sie, es gibt schon noch also Punkte, wo die Frauen dafür kämpfen müssen? Ja doch, auf alle Fälle. Also ich glaube, hier in Deutschland braucht man das nicht, aber in anderen Ländern vielleicht. Wenn ich jetzt so in Ländern wie Indien oder so schaue oder was weiß ich, Kenia, da werden ja Frauen dann gesteinigt, weil sie mit anderen Männern eine Beziehung hatten oder so. Und deswegen vielleicht aber hier in Deutschland, ich glaube, das braucht man hier nicht. Ich halte nichts davon. Warum? Weltfrauentag. Warum? Frau ist einfach da, ob der Weltfrauentag gibt oder nicht. Als Frau guck mal bei der gleichen Tätigkeit wie ein Mann meistens weniger. Okay. Also, aber schon kämpft sich die Frau schon durch. Müssen Frauen heutzutage noch kämpfen? Ja. Im Berufsleben auf jeden Fall. Na, umdenken, nicht kämpfen, umdenken. Was Gleichstellung oder was Emanzipation wirklich bedeutet. Ob es eben so bedeutet zu werden wie die Männer, also mit den Eigenschaften der Männer, die ja den Männern zustehen und eben nicht die Fraueneigenschaften sind, oder eben stark zu sein und sich durchzusetzen mit Fraueneigenschaften. Um alles muss man kämpfen. Okay. Es ist so, ja. Ja. Zum Beispiel? Ob das jetzt im Job ist, dass du weiterkommst oder ja, Anerkennung. Also meine ich jetzt schon, ja, dass es Frauen generell schwerer haben wie Männer. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 5. März 2016. Willkommen zu unseren Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Tage. Am morgigen Sonntag demonstrieren Aktivistinnen aus ganz Deutschland in Berlin. Ein Bericht zur Umsetzung der UN-Frauenrechtskonvention belegt enorme Defizite. Es ist das dritte Mal, dass ein breites Bündnis von Feministinnen zum Frauenkampftag in Berlin aufruft. Gründe gibt es genug für die Gleichberechtigung von Frauen, aber auch sexuellen Minderheiten auf die Straße zu gehen. Zuletzt offenbarten aktuelle Daten der Bundesregierung einmal mehr die gravierende Ungleichbehandlung der weiblichen Hälfte der Bevölkerung Deutschlands bei der Entlohnung im Job. Und Frauen werden nicht nur schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Noch immer erledigen sie auch den Löwenanteil der im Haushalt, bei der Kinderbetreuung und der Pflege älterer und kranker Angehöriger anfallenden Arbeiten. Dafür gibt es höchstens ein paar warme Worte und im Alter eine Rente auf Hartz-IV-Niveau. Das heißt Hungerrente. Und es liegt weit mehr im Argen. Vergangenen Freitag wurde im Bundestag der aktuelle Staatenbericht Deutschlands an den UN-Ausschuss zur Beseitigung aller Formen der Diskriminierung gegen Frauen diskutiert. Der heißt Committee on the Elimination of the Forms of Discrimination Against Women, CEDAW. Die Länder, die das gleichnamige UN-Abkommen, das heißt Convention on CEDAW, ratifiziert haben, müssen regelmäßig darüber Rechenschaft ablegen, welche Fortschritte bei dessen Umsetzung gemacht wurden. Im aktuellen deutschen Report werden auf mehr als 160 Seiten von Bund, Ländern und Kommunen im Zeitraum von 2007 bis 2014 ergriffene oder geförderte Maßnahmen beschrieben, die zur Chancengleichheit für alle führen sollten. Zugleich werden die Empfehlungen des Ausschusses dokumentiert. Das Papier zeigt einerseits, dass die UN-Fachfrauen scharfe Kritik am Status quo in allen gesellschaftlichen Bereichen geübt haben. und belegt andererseits, dass deren konkrete Forderungen vielfach ignoriert werden. Starke Mängel sieht der Ausschuss unter anderem bei der Gleichstellung der Frauen im Berufsleben und im Fall von Arbeitslosigkeit. Moniert wird dabei insbesondere der Trend zur vielfach unfreiwilligen und schlecht bezahlten Teilzeitarbeit bei Frauen und ihre Benachteiligung durch das Konzept der sogenannten Bedarfsgemeinschaften im Hartz-IV-Gesetz. Alle diese Probleme bügelt die deutsche Regierung in ihrem Report mit dem Hinweis ab, bei diesem Konzept gehe es nicht nur um Geld, sondern auch um die Aktivierung der Betroffenen und darum, dass sich Vermittlungshemmnisse oft erst aus der familiären Konstellation ergeben. Sprich, es bleibt wie es ist. Auf solche Einlassungen dürfte sich Cornelia Mörig in ihrer Rede zum Thema bezogen haben. Der Staatenbericht lese sich wie ein schlechtes Entschuldigungsheft, konstatierte die frauenpolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. Der Status quo werde überwiegend gerechtfertigt und beschönigt. Der Frauenkampftag steht dieses Mal unter dem Motto: Gemeinsam Grenzen einreißen. Es geht dabei um Solidarität mit Geflüchteten, gerade vor dem Hintergrund, dass Zugewanderte von Rechten und Konservativen nach den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln pauschal als Bedrohung für Frauen dargestellt werden. Und darum, dass Kürzungsmaßnahmen bei der sozialen Infrastruktur demagogisch mit der Flüchtlingskrise begründet werden. Man spielt also die Schichten und die sozialen unteren Schichten gegeneinander aus. Den Staatenbericht zur UN-Konvention kann man lesen unter http://kurzlink.de/cedaw. Und zwei Demo-Hinweise. Einmal Frauenkampftag 2016 in Berlin am 6. März. Das ist morgen um 12 Uhr am Rosa-Luxemburg-Platz. Mehr Informationen für weitere Aktionen und Demonstrationen zu diesem Tag unter www.frauenkampftag.eu. Und hier in Barcelona gibt es eine Riesendemo, die werde ich jetzt schon mal ankündigen. Die ist umfassender, da geht es um Stopp Rassismus. Diese Demo wird am 19. März stattfinden um 17 Uhr an der Estación de Francia hier in Barcelona. Da geht es um die Flüchtlingspolitik. Die Tagesschau in 100 Sekunden. Türkische Polizei stürmt Redaktion von regierungskritischer Zeitung Zaman. Die Polizei ging mit Wasserwerfern und Tränengas gegen hunderte Demonstranten vor, um staatlichen Verwaltern Zutritt zu verschaffen. Ein Gericht hatte zuvor angeordnet, die Zeitung unter staatliche Zwangsaufsicht zu stellen. China muss Wachstumsprognose senken. Den Chinesen stünden schwierige wirtschaftliche Zeiten bevor, kündigte Ministerpräsident Li vor dem Volkskongress in Peking an. In einem 5-Punkte-Plan stellte er umfassende Strukturreformen vor und versprach Millionen neuer Arbeitsplätze. De Maizière fordert mehr Anerkennung für die Türkei. Es sei bemerkenswert, dass das Land bislang 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen habe, erklärte der Bundesinnenminister kurz vor dem Gipfeltreffen der EU und der Türkei. Spanien steuert auf Neuwahlen des Parlaments zu. Der Vorsitzende der sozialistischen PSOE-Partei, Sanchez, hat auch im zweiten Wahlgang die erforderliche Mehrheit für die Wahl zum Ministerpräsidenten klar verfehlt. Seit der Parlamentswahl im Dezember sind damit alle Versuche einer Regierungsbildung gescheitert. Parlamentswahl in der Slowakei. Umfragen lassen erwarten, dass die sozialdemokratische Regierungspartei Smer erneut stärkste Kraft wird. Ihre absolute Mehrheit aber verliert. Ministerpräsident Fico hatte im Wahlkampf mit einem strikten Anti-Flüchtlingskurs geworben. Das Wetter im Osten trocken mit Auflockerungen, sonst meist dicht bewölkt, gebietsweise Regen oder Schneeregen, im Bergland auch Schnee. Höchstwerte 2 bis 14 Grad. Angela Merkels humanitäre Flüchtlingspolitik ist gescheitert, so übertitelt der Spiegel den Leitartikel von dieser Woche, geschrieben von Frau Christiane Hoffmann. Aus heutiger Sicht heißt es da, scheint der 5. September 2015 eine Ewigkeit zurückzulegen. Es ist der Tag, an dem die Kanzlerin Flüchtlinge, die in Ungarn festgehalten werden, nach Deutschland einreisen lässt. Es ist der Tag, an dem sie sich für eine humanitäre Flüchtlingspolitik entscheidet und der Beginn des Zerfalls von Merkels Macht. Die Welt sieht Deutschland als Land der Hoffnung und der Chance, hat sie wenige Tage zuvor bei ihrer Sommerpressekonferenz gesagt und von universellen Bürgerrechten gesprochen, die zum Gründungsimpuls Europas gehörten. Der 5. September liegt eine Ewigkeit zurück und doch gleichen sich die Bilder von damals und heute. In diesen Tagen stranden entlang der Balkanroute wieder tausende Flüchtlinge und dieses Mal werden sie von Grenzzäunen aufgehalten. Im Zentrum von Athen kampieren verzweifelte Männer, Frauen und Kinder. Dieses Mal gibt es die Bilder, die Merkel noch im September vermeiden wollte, von einem Europa, das auf Abschottung und Abschreckung setzt. Es sind Bilder der Niederlage für die deutsche Kanzlerin. Merkels humanitärer Ansatz in der Flüchtlingskrise ist gescheitert. Sie hat es nicht geschafft. Inzwischen werden in weiten Teilen Europas die Binnengrenzen wieder kontrolliert, Zäune werden hochgezogen. Merkel hat sich Illusionen gemacht über den Zusammenhalt in Europa. Es wird keine solidarische Verteilung von Flüchtlingen geben und die Türkei wird Europa kaum zuverlässig vor weiterer Zuwanderung schützen. Das ist ein trauriger Befund und nichts ist so deplatziert wie die Häme, mit der Merkels Scheitern in Bayern und Budapest kommentiert wird. Auch der Plan, die sogenannten Fluchtursachen zu bekämpfen, kommt nicht wirklich voran. In Syrien gibt es keine Aussicht auf Frieden, Libyen bleibt ein gescheiterter Staat und der Irak ist trotz einiger Geländegewinne gegen den Islamischen Staat von einer Befriedung weit entfernt. In diesen Tagen kommen erstmals weniger Flüchtlinge nach Deutschland. Aber das ist nicht das Ergebnis von Merkels Politik, sondern die Folge ihres Scheiterns. Es kommen weniger Menschen, weil Merkels Gegner die Grenzen entlang der Balkanroute dicht machen. Schon als Ungarn im Herbst einen Zaun hochzog, war der Protest in Berlin verhalten. Als die Türkei an der syrischen Grenze eine Mauer baute, äußerte man sich hinter vorgehaltener Hand Verständnis. Und jetzt, da die Balkanroute verriegelt wird, erklärte Berlin das zur zweitbesten Lösungsvariante. Hier spricht die katholische Kirche. Unser Beichtstuhl ist vorübergehend nicht besetzt. Für dringende Fälle steht Ihnen unser automatischer Sündenschrein. Bleiben wir beim Thema Asyl. Auf der Balkanroute sind derzeit vor allem Frauen und unbegleitete Jugendliche in Richtung Europa unterwegs. Das geht aus dem internen Protokoll einer Telefonkonferenz des Bundesinnenministeriums hervor. In dem Papier heißt es, Zitat, das Auswärtige Amt bestätigt auf Nachfrage, dass über die Balkanroute derzeit mehr Frauen und unbegleitete Jugendliche kommen würden. Es handelt sich hierbei um eine Größenordnung von bis zu 80%. Es wird angenommen, dass dies bereits eine Reaktion auf die in Deutschland vorgesehenen gesetzlichen Änderungen mit Bezug auf Familiennachwuchs ist. Der Bundestag hat in dieser Woche eine Verschärfung des Asylrechts beschlossen, die auch eine Aussetzung des Familiennachzugs vorsieht. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, kritisierte angesichts der neuen Zahlen den Beschluss. Nur um des Friedenswillens mit der CSU wurde der Familiennachzug ausgesetzt. Damit gefährden Union und SPD das Leben von Frauen und Kindern, die vor einem Bürgerkrieg fliehen und Schutz suchen. Im vergangenen Jahr wurden nur rund 18% der Asylanträge in Deutschland von Frauen gestellt, 31% von Minderjährigen. Hier spricht der automatische Anrufbeantworter. Jetzt eine Meldung für alle Raucher. Fiese Fotos. Mit der Einführung von Schockbildern auf Zigarettenschachteln erwarten Gesundheitsexperten einen Rückgang der Todesfälle durch Rauchen. Der Bundestag hat am Donnerstag beschlossen, dass künftig auch in Deutschland abschreckende Fotos auf der Verpackung vor den Gefahren des Rauchens warnen sollen. Seit der Jahrtausendwende führten rund 70 Staaten kombinierte Warnungen mit Text und Foto ein. Rund 100 Studien weltweit belegen, dass sich Konsumenten von den Bildern beeinflussen lassen. Danach wirken die Fotos besonders auf Jugendliche abschreckend. Die Hinweise hielten zudem ehemalige Raucher davon ab, wieder zur Zigarette zu greifen. In Deutschland hatte die Tabakindustrie lange verhindert, dass eine entsprechende EU-Richtlinie zur Einführung der fiesen Fotos umgesetzt wird. In der Bundesrepublik sterben jährlich über 100.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Sitzt tief in der Sauna. Wir haben ja hier einen Raucherexperten im Studio. Werner, wie siehst du das mit den fiesen Fotos? Ich habe gerade so eine Zigarettenschachtel vor mir liegen zufällig. Ist da schon Karzinom drauf? Nein, da sieht man das Gesicht einer Frau und daneben einen Totenkopf. Und drunter steht, Rauchen ruft, provoziert das Altern der Haut. Also eine glatte Lüge, weil... du siehst frisch aus wie ein Baby. Erstens das und zweitens, wo ich angefangen habe zu rauchen im zarten Alter von 17, 18 Jahren. Davor in der ganzen Zeit ist meine Haut auch schon gealtert. Also sehr überzeugend tut mich das nicht hier. 日本よりこんにちは。バルセロナのコントラバンド FM91.4 は25周年を迎えました。おめでとうコントラバンダ、そしておめでとうニーマンスランド。 Gut, das war der spöttische, sarkastische Kommentar von Werner, einem, könnte man sagen, leidenschaftlichen Raucher. Es geht um das Thema Sicherheit und die Reisepässe vom Schwarzmarkt. Flüchtlinge aus mehreren von der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, kontrollierten Regionen erwartet in Deutschland ein erschwertes Asylverfahren. Nach einer Anweisung des Bundesinnenministeriums vom 10. Dezember sind Reisedokumente, die nach dem 1. Januar 2015 ausgestellt wurden, als nicht gültig anzusehen. Betroffen sind die syrischen Städte Deir al-Zor, Raqqa und Hasaka. Gleiches gilt für irakische Reisepässe und Passersatzpapiere aus Mosul und der Provinz Anbar. Also Leute, wenn ihr aus der Provinz Anbar kommt, dann schmeißt die Pässe gleich wieder weg. Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass dem IS massenhaft Blankodokumente in die Hände gefallen waren. Und genau aus diesen Provinzen. Was sie dann damit machen, ist natürlich klar. Die stellen die Hinz und Kunz aus, wenn die Leute dafür ein bisschen abdrücken. Klar, der Handel blüht und funktioniert. Man weiß ja auch mittlerweile, dass man die Reisepässe aus Syrien in der Türkei an der türkischen Grenze für 5, 6, 7, 800 Euro kaufen kann. Und wie viel falsche Syrer da schon mit unterwegs sind, das weiß im Moment keiner, aber es dürften viele Tausende sein. Thema CDU. CDU in Lederhose. Nicht nur die Bürger verlieren die Geduld mit Angela Merkel, sagt der Spiegel, auch ihre Parteifreunde. Bei den Wahlkämpfern macht sich Resignation breit. In der CSU wird bezweifelt, dass Merkel noch die richtige Kandidatin für die Bundestagswahl ist. Was man der Merkel vorwirft, haben wir hier seit Wochen ab und zu geschildert in den Worten der sogenannten Ankläger. Man wirft ihr halt vor, das Recht außer Kraft gesetzt zu haben. Merkel hätte europäisches Recht verletzt und würde nun sich wundern, dass die anderen europäischen Staaten sie nicht mehr respektieren. Wie siehst du das, Werner? Ich sehe da Ich sehe das eher umgekehrt, ja, dass die anderen Staaten, also nicht nur osteuropäische Staaten, sondern auch Großbritannien und einige skandinavische Staaten, dass die europäisches Recht verletzt haben. Und die Merkel, gut, wie du gesagt hast, am Ende ist sie gescheitert, aber sie hat es wenigstens versucht. Also das würde ich ihr schon zugute halten. Und jetzt, wie sieht's aus im Moment? Die Flüchtlinge kommen weiter, wenn auch im Moment vielleicht ein bisschen weniger. Und dann die Brandanschläge, alle drei Tage irgendeine Attacke gegen Heime oder Unterkünfte von Asylbewerbern. Und was ist der nächste Schritt? Das könnte dann so wie in Frankreich sein. Da brauchen jetzt nur noch ein oder zwei Attentate stattfinden in Deutschland. Und dann wäre auch der Ausnahmezustand, ne, wie in Frankreich. Den haben sie ja, der Ausnahmezustand wird per Gesetz geregelt. Jetzt gibt's schon den Vorschlag von Hollande, das in die Verfassung aufzunehmen. Und das ist die Tendenz. Ne? Also Hausdurchsuchungen, es hat nur seit den Anschlägen in Paris über 3000 Hausdurchsuchungen gegeben, Versammlungs- und Demonstrationsverbote, ne? Dann ein neues Phänomen, Hausarrest für Gefährder, für mutmaßliche Gefährder. 400 sind es inzwischen in Frankreich. Die können also nicht aus dem Haus gehen, nur weil sie von der Polizei verdächtigt werden. Und dann dieser Ausnahmezustand, der wurde beschlossen erstmal auf 3 Monate. Ne? Jetzt wurde nochmal um 3 Monate verlängert bis Ende Mai. Und also vermutlich wird es der Dauerzustand sein in nächster Zeit. Es geht darum, dass sie Schengen außer Kraft gesetzt hat, ohne sich mit den europäischen Partnern, wie das so schön heißt, abzusprechen. Das Schengen-Gesetz sagt, ein Asylbewerber, ein Asylant, muss sich in dem Land registrieren lassen als Asylant, wo es die Grenze zu Europa, zu einem europäischen Land überschreitet. Das hatte die Merkel ausgesetzt. Dann überhaupt Flüchtlinge zu registrieren, ist auch ein Gebot, das Merkel ausgesetzt hatte. Und das ist genau das, was ihr ihre Kritiker vorwerfen. Und das ist so humanistisch und schön und klasse man das auch finden kann, in den Augen ihrer Partner und in den Augen der anderen Politiker war das eine große Sünde und Verfehlung, praktisch ein Unrecht. Und darauf hacken die nun seit Monaten schon rum. Merkel weiß, wie bedrohlich die Lage für sie ist. Eigentlich muss sie am 7. März, wenn sie sich in Brüssel zu einem Gipfel mit den EU-Partnern und der Türkei trifft, endlich vorzeigbare Ergebnisse vorlegen. Aber im Kanzleramt sinkt die Zuversicht, dass das Treffen die ersehnte Wende bringt. Es müsse schon ein Wunder geschehen, heißt es bei Merkels Leuten. Die ersehnte Wende wäre natürlich zu verhindern, dass in Europa wieder die Grenzen entstehen. Und das ist leider die fatale Konsequenz der Merkelschen Entscheidung. Kommt alle rein, Leute. Jetzt werden Grenzen entstehen zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Frankreich und Belgien, zwischen Dänemark und Schweden. Überall werden Grenzposten aufgebaut und überall gibt es wieder Grenzpolizei und die Menschen werden kontrolliert, Kofferräume. Das wird einen Rückschritt geben von über 40 Jahren Europa. Und das ist leider ein Ergebnis von Merkels voreiliger Politik. Asylanten hin oder her, wir brauchen vielleicht mehr und bessere Politiker, die ein besseres Konzept haben von dem, was man tun kann. Merkel hat ja auch verzweifelt versucht, die Ursache für die Flüchtlingskrise zu bekämpfen, indem sie versucht hat, mit Geheimdiplomatie und offener Diplomatie Russland und die USA an einen Tisch zu kriegen und natürlich das gehätschelte Regime von Saudi-Arabien. Türkei ist auch Kriegspartei. Merkel versucht also das Unmögliche, die alle an einen Tisch zu setzen, dass sie diesen Krieg beenden und eben den Grund für die Flüchtlingskrise zu beenden. Noch gibt Merkel die Parole aus, schreibt der Spiegel, Ruhe bewahren. Im Kanzleramt wird an die Griechenland-Krise erinnert, bei der Merkel bis zuletzt auf den Sparauflagen für Athen beharrte. Am Ende gewann sie den Nervenkrieg, obwohl der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ein Referendum seines Volkes im Rücken hatte, das die verhasste Austeritätspolitik ablehnte. In die Zukunft. Außerdem noch ein anderes Phänomen, das man der Merkel vorwirft. Einerseits müssen natürlich Milliarden bereitgestellt werden für die Flüchtlinge, andererseits wird aber im Gesundheitsbereich und im Sozialbereich in Deutschland weiter gekürzt. Diese fiese Doppelstrategie, diese Zweizüngigkeit, einerseits kommt und wir helfen euch und andererseits Arschtritt für die unteren Lohngruppen, schafft eben genau das, was nun die Neonazis dazu bewegt, damit Propaganda und Politik zu machen. Damit fördert man eigentlich, wie ein guter Freund von mir gesagt hat, das rechte Denken und die rechte Politik. Ob das nun eine gezielte Strategie ist, lassen wir mal dahingestellt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Am nächsten Sonntag, am morgigen Sonntag, sind Wahlen. Bei dir, Werner, in Baden-Württemberg. Und da sieht's für die Merkel nicht gut aus. Die CDU wird da ungefähr 8% der Stimmen verlieren. Die Grünen werden dazu gewinnen. Sie können sogar die CDU zum ersten Mal überholen. Die CDU liegt bei 31%, die Grünen bei 28%. Auch die SPD wird verlieren. Ordentlich sogar, auch 9%. Der Hauptgewinner wird die AfD sein, die rechte Partei. Die wird von 0 auf 12% kommen. Die FDP legt gleich zu und die Linke bekommt auch 1% mehr. Man weiß nun, dass die CSU vor nichts größere Panik hat, als dass rechts von ihr eine rechte Partei entsteht. Das rechte Spektrum wollen sie selber besetzt halten und wenn da rechts etwas entsteht, dann wehren sie sich mit Händen und Füßen dagegen. Und das ist auch ein Hauptgrund, warum Seehofer die Merkel so angreift. Wenn die CDU Stimmen verliert, das ist immer eine erfreuliche Nachricht. Und die Grünen nehmen zu, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das eine erfreuliche Nachricht ist, weil irgendwie, wenn ich hier an Spanien denke, vergleiche ich die Grünen auch, kommen mir immer mehr so vor wie diese Ciudadanos hier. Hat nichts mehr zu tun mit den Grünen von Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ja, liberale Eigentum, die gleiche Wirtschaftspolitik im Grunde wie die CDU, nur noch ein bisschen ökologischer vielleicht. Da haben wir nicht sehr viel gewonnen. Ne? Aber gut, AfD wird gerade in Baden-Württemberg mehr als 10% der Stimmen bekommen jetzt auf Anschlag. Und in den anderen Ländern, wo auch jetzt Landeswahlen sind, in Rheinland-Pfalz und in Sachsen-Anhalt, kriegen sie vielleicht diese AfD bis zu 15%, in Rheinland-Pfalz auch über 10%. Und da geht's lang, so sehe ich das. Ja. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Werfen wir einen Blick in die Presse, die deutsche Presse erstmal. Die Junge Welt hat als großen Aufhänger heute Service statt Pflege. Universitätsklinik Charité weigert sich, zugesagte Mindestbesetzung der Stationen mit Fachkräften zu gewährleisten. Die sind zu teuer. Man benutzt also private, dubiose Firmen, Lohndrückerkolonnen, die irgendein Personal in die Krankenhäuser schicken, das noch nicht mal ausgebildet ist, um dann die Fachkräfte zu ersetzen, die dem Staat angeblich zu teuer sind. Dazu gibt es einen Streik. 10 Tage hat der Streik gedauert. Außerdem werden die Pflegekräfte immer schlechter bezahlt. Sie machen eine wirklich gesellschaftlich nützliche und knallharte Arbeit und ihnen wird mal die Butter vom Brot genommen und dann das Brot selber klein gehackt und dann kriegen sie nur noch Krümel. Es würde eine langwierige und harte Auseinandersetzung werden. Das war den Verdi-Aktiven an der Berliner Charité bewusst. Erstmals wollen sie an einem deutschen Krankenhaus einen Tarifvertrag für mehr Personal erkämpfen. Dann läuft in Deutschland das NPD-Verbotsverfahren. Das Gericht zweifelt nicht an der Verfassungsfeindlichkeit. Entscheidend ist vielmehr, für wie einflussreich es die Partei hält. Nun hat man ja festgestellt, dass in der Parteispitze keine Verfassungsschutzspitzel mehr sitzen sollen. Das war letzte Woche der Knüller. Nun geht's darum, ist die Partei wirklich so einflussreich, dass man sie verbieten muss? Die nächste Hürde. Die Entscheidung über das Verbot wird sich noch ein paar Monate hinziehen. Zum Thema Ausland berichtet die Junge Welt. Pakistanischer Politiker droht Führern der afghanischen Taliban mit Rauswurf, falls sie nicht an den Verhandlungstisch kommen. Eine Schreckensmeldung aus Honduras. Es gibt einen Mord an einer Aktivistin. Berta Cáceres wurde nach Drohungen tot in ihrem Haus gefunden. Sie ist die Staudammgegnerin, die sich für die Rechte der indigenen Bevölkerung eingesetzt hatte. Nun wurde sie in ihrem Haus abgeknallt. In Honduras wird am heutigen Sonnabend unter großer Teilnahme von Familienangehörigen, Freunden und Kampfgefährten die indigene Menschenrechts- und Umweltaktivistin Berta Cáceres beigesetzt. Sie war am Donnerstagmorgen, Ortszeit, in ihrem Haus in der Stadt La Esperanza im Westen des Landes erschossen worden. Während Polizei und Behörden Einbrecher für die Tat verantwortlich machten, sprechen ihre Angehörigen und Mitstreiter von Mord. Alle wissen, dass sie wegen ihres Kampfes für die Umwelt ermordet wurde, erklärte Berta Flores, die Mutter des Opfers. Der Gewerkschaftsführer und Vorsitzende der Nationalen Front des Volkswiderstandes, FNRP, sagte, es handle sich um ein politisches Verbrechen der Regierung. Alles andere seien Lügen. Cáceres hatte sich als Koordinatorin der indigenen Menschenrechtsorganisation COPIN gegen ein Staudammprojekt Agua Zarca eines Privatunternehmers engagiert, durch das hunderten Anwohnern der Zugang zum Wasser abgeschnitten würde. Für ihren Einsatz war sie im vergangenen Jahr mit dem Goldman Environment Prize, einem der weltweit bedeutendsten Umweltschutzpreise, ausgezeichnet worden. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Der Spiegel kommt mit einem Foto des Schrägfreaks, des rechtsradikalen Freaks Donald Trump, heute ins Internet. Die großen und kleinen Lügen des Donald T., heißt es da. Donald Trump wirft anderen Politikern gerne vor, die Unwahrheit zu sagen. Nun könnte er im Wahlkampf wegen einer langen Liste von Schummeleien selbst unter Druck geraten. Ja, zu Donald Trump, jetzt war ja am Dienstag diese Woche der sogenannte Supermartes in den USA, wo in vielen Staaten gewählt wurde, diese Primarias, und vor zwei Wochen oder so hieß es noch übereinstimmend, also wenn dieser Trump der Kandidat werden sollte, der Republikaner, dann würden auf Seite der Demokraten weder Hillary Clinton noch dieser andere, dieser Barnes oder wie der heißt, beide würden gegen diesen Kandidaten Trump gewinnen. Sanders hieß der, ne, der andere Kandidat. Und also das ist inzwischen überhaupt nicht mehr klar. Also alles deutet darauf hin, dass dieser Trump der Kandidat werden wird, der Republikaner, obwohl jetzt das Establishment innerhalb der Republikanischen Partei jetzt ihn nicht mehr haben will. Mal sehen, ob die das wirklich schaffen, seine Kandidatur zu verhindern. Übrigens ist es der gleiche Trump, der in Bezug auf Spanien vor 3 oder 4 Jahren schon, wo dann die Krise hat ja angefangen so 2007, 2008 und dann 2010, 11 ist die Wirtschaft nochmal eingebrochen hier in Spanien, und da hat dieser Trump schon seine Kollegen, die anderen Spekulanten und US-Investoren, darauf hingewiesen, dass man jetzt in Spanien eine einzigartige Gelegenheit hat, alles billig aufzukaufen. Also ganz Spanien ist sozusagen ein Schnäppchen. Das ist dieser Trump. Ja, das charakterisiert das Denken dieses Typen. Die Welt ist für ihn ein Supermarkt, wo er kauft und verkauft, und was er nicht braucht, kriegt einen Arschtritt. Dann gab es eine Messerattacke auf einen Bundespolizisten. Angriff aus dem Nichts. Eine Jugendliche, die ist 15 Jahre alt und, soweit bekannt ist, Türkin, aus der salafistischen Szene, sticht in Hannover einen Bundespolizisten nieder. Damit erfüllt sie offenbar ein Szenario, vor dem Polizei und Geheimdienst seit langem warnen. Man kennt diese Geschichten ja bisher aus Israel und den besetzten Palästinensergebieten, wo plötzlich ein Teenager ein Messer zieht und auf einen israelischen Soldaten oder Polizisten einsticht. Die wird dann auch gleich gefangen genommen oder abgeknallt. Solche Szenen waren bisher in Deutschland noch nicht einmal denkbar, und nun ist es soweit. Diese Geschichten kommen immer näher. Dann habe ich hier ein Video vorliegen über die Situation an der Flüchtlingsroute. Zäune, hunderte Soldaten, Wachhunde. Während Mazedonien die Grenzbefestigung jeden Tag weiter ausbaut, warten jeden Tag mehr Menschen auf eine Chance, weiterzureisen. Es folgen weitere Nachrichten aus dem Nahen Osten. Rom. Palästinenser für Yasser Arafat erhielt eine Privataudienz beim Heiligen Vater. Und Christenführer Gemayel. Schauen wir weiter, werfen wir mal einen Blick in die Taz. Könnten wir mal reinschauen? Oder hast du eine Zeitung, die du mal gerne sehen würdest? Vielleicht den Schwäbischen Botschafter oder den Schwäbischen Beobachter? Gibt es da irgendwas? Taz und Junge Welt gucke ich auch sehr häufig an. Und ich habe da tatsächlich eine interessante Meldung. Ja. Leider weiß ich jetzt nicht mehr, wo ich die gefunden habe. Da zu Argentinien gibt's was, ne? Also weil wir gerade gesagt haben, Trump hat damals schon darauf hingewiesen, dass Spanien jetzt das Paradies ist, um sich einzukaufen. So was Ähnliches ist passiert vor 15 Jahren schon in Argentinien, Corralito und diese Geschichten. Damals in 2001 war der Staat pleite, konnte seine Schulden nicht mehr zurückzahlen und vor allem hat sich geweigert, der argentinische Staat diese Schulden zurückzuzahlen, die unter dem Vorgänger von der Cristina Fernández und ihrem Mann Kirchner schon vorher in den ganzen 90er Jahren war ja dieser unsägliche Carlos Menem Präsident und da wurde investiert und ausländisches Kapital reingepumpt, Wahnsinn, ja. Und dann eben, wie es logisch ist, am Ende kann man das nicht mehr zurückzahlen. Und die Gläubiger, das waren dann eben so große Fonds, Hedgefonds, die hießen dann Davidson Kempner oder Aurelius Capital Management oder Bracebridge Capital und Elliott Management Corporation, hauptsächlich ein Milliardär, Paul Singer oder Singer steckte dahinter und die haben knallhart drauf bestanden, eben, dass es keinen Schuldenschnitt gibt, sondern dass sie alles zurückhaben wollten. Ne? Also wie immer ist es ihnen natürlich völlig egal, was das dann für Auswirkungen hat auf das Land, auf die Bevölkerung. Ne? Und wie gesagt, die Cristina Fernández Kirchner, die hat sich also geweigert und seither gab es Prozesse hin und her. Praktischerweise war der Sitz, der Gerichtssitz New York, dort wurde das alles verhandelt und die wollten also 9 Milliarden Dollar zurückhaben. Und dann jetzt wurde ja vor kurzem die Kirchner abgewählt, jetzt gibt's einen neuen Präsidenten, so ein neoliberaler Typ, Herr Macri. Und der ist jetzt mit denen zu einer Einigung gekommen und verkauft jetzt als Erfolg, dass sie statt den 9 Milliarden nur noch 6,5 Milliarden zahlen wollen. Damit haben wir dann wieder Zugang zu den internationalen Finanzmärkten. Wir bekommen wieder Geld für Investitionen. Das ist die Propaganda. Auf der anderen Seite ist eben noch nicht durch, ob er das wirklich schafft, im Parlament das durchzukriegen, diese Idee. Und hat jetzt noch ein paar bis zum 14. April Zeit, das zu zahlen. Und auf der anderen Seite fängt es eben jetzt schon an, mit denen, die dagegen sind, Demonstrationen, Fabrikbesetzungen, Streiks und wir werden jetzt sehen, wie das weitergeht. Also wer jedenfalls hochzufrieden ist mit dieser Absicht von Macri, das alles zu bezahlen, ist natürlich der Internationale Währungsfonds und die Europäische Union, USA sowieso, Obama will jetzt dorthin fliegen und ihm die Hand schütteln. Ja, also im Grunde wiederholt sich das immer und überall wieder, in Griechenland, in Spanien und so weiter. Wir haben jetzt auch die Verbindung zur Grenze in Mazedonien hergestellt. Hören wir da mal rein. Das Bollwerk steht. Der mazedonische Teil der inzwischen mehrfach befestigten Grenze, Idomeni auf griechischer Seite, nur ein paar Meter entfernt. Für die Flüchtlinge könnten es auch hunderte Kilometer sein. Hier kommt keiner mehr durch, der nicht durchkommen soll. Hinter mir ist der erste Zaun, der uns direkt vom Flüchtlingslager in Idomeni trennt. Danach kommen aber noch mehrere weitere Zäune mittlerweile, die jetzt in den vergangenen Tagen aufgebaut wurden. Zwischen den Zäunen laufen jetzt auch Wachhunde frei herum. Das heißt, es ist nahezu unmöglich, die Grenze ohne Erlaubnis der mazedonischen Polizei noch zu überwinden. Das Lager mit mehr als 10.000 Flüchtlingen hinter Stacheldraht, vorläufige Endstation. Am Abend dann dürfen einige Familien passieren, vorausgesetzt, sie können sich als Syrer oder Iraker ausweisen. Doch die meisten sitzen weiter fest. Die Stimmung kippt jetzt so langsam. Die Menschen haben kaum noch Hoffnung, dass sie tatsächlich mit Warten doch noch durchkommen. Sie reden davon, dass es alles Betrug sei und Hinhaltetaktik. Und hinter uns ist jetzt eine Demonstration. Die Gleise wurden belegt, damit der Zug nicht durch kann. Und es wird gefordert, dass eben die Grenze wieder aufgemacht wird. Wenn ihr Geld von uns wollt, sagt das. Es wird Leute geben, die zahlen. Vorhin hat einer von uns 50 Euro verlangt. Okay, verlangt von uns 50 Euro, aber dann macht den Weg frei. Ich habe 3 Kinder. Ich bin seit 11 Tagen hier. Seit 11 Tagen. Es gibt nichts hier. Ich bin eine alleinstehende Frau. Ich habe niemanden mehr. Keinen Ehemann, keine Familie. Ich bin ganz alleine. Sagt uns nur endlich, was Sache ist. Sagt endlich, was ist. Wir wollen sonst nichts. Wir wollen nur endlich unseren Frieden. Ich bin 5 Jahre in Syrien geblieben, im Krieg. Ich wollte mein Land nicht verlassen. Es schlugen die Bomben ein, die Geschosse, und ich blieb. Aber ich habe 4 kleine Kinder. Ich habe Angst um sie. Wegen ihnen bin ich hier. Ich bin in die Türkei und da gab es nichts. Ich kam hierher und nun gibt es hier in Europa auch nichts. Es reicht. Ich gehe zurück in mein Land. Ich sterbe lieber in meinem Land. Bomben, kein Problem. Und so platzt für viele der Traum von Deutschland und die Hoffnung auf Sicherheit und eine bessere Zukunft hier, rund 2000 Kilometer entfernt, in Idomeni. Das Massenmedium macht. Ja, das war eine kleine Reportage, ein Stimmungsbild von der Grenze in Mazedonien. Die ist mittlerweile dicht gemacht. Um die Zahl der Migranten vom Hindukusch zu senken, will die Regierung Afghanen verstärkt zurückschicken, notfalls mit Zwang. Doch das Land, zum Beispiel Afghanistan, genau wie Syrien, versinkt immer tiefer im Bürgerkrieg. Thomas de Maizière war hingefahren und da hatte ihm der Beauftragte für Flüchtlinge in Afghanistan, ein gewisser Herr Hayatullah Javad, Folgendes gesagt. Jeder, der kann, verlässt im Moment das Land. Das sagte der Migrationsexperte und lässt diesen Satz einen Moment lang sacken. Thomas de Maizière hat nur eine einzige Frage. Warum? 3 Gründe, sagt Javad. Erstens, der Abzug der ausländischen Truppen. Die Menschen glauben nicht, dass die Afghanen selbst für Sicherheit sorgen können. Zweitens, es ist einfach, nach Europa zu kommen. Und drittens, Smiley Government. Angela Merkels Willkommen habe den Unterschied ausgemacht. Jeder holt sich so schnell wie möglich einen Pass. Wer weiß schon, wie lange das Lächeln der deutschen Regierung noch anhält. Es wird nicht anhalten. Mach das Massenmedium. Niemandsland. Kontrabanda FM. Thank you. Und Jazz ist eine coole Kreation, ziehst dir rein, mein Sohn, ich stell sie auf den Thron. Der Rhythmus, der ist nicht gesampelt und der Beat ist nicht geklaut. Jazzmusik wird immer noch von Menschen aufgebaut. Guck, da sitzt wer an dem Schlagzeug, spielt der Saxophon. Das einzige Elektronische ist nur das Mikrofon. Darum mach ich die Musik, denn sie stirbt nie aus. Ich hole einmal Luft, lass die Reime einfach raus. Mal mit Hass und Gewalt, mal warm oder kalt. Ich will sehen, wie mein Reim an deinem Kopf zerprallt. Ich bin mein eigener Herr, der sagt, was er denkt. Du startest diesen Wagen, doch ich bin's, der ihn lenkt. Schreib mir nicht vor, was ich tun und lassen soll. Sonst nehme ich mir das Mikro und dann pumpe ich dich voll mit Reimen, die ich mache. Und dann hast du dicken Stress, egal ob mit Rap oder Pop oder Jazz. Mit Jazz. Einfach mit Jazz. Einfach mit Jazz. Die letzte Viertelstunde im heutigen Niemandsland ist angebrochen, meine Damen und Herren. Den Wetterbericht muss ich noch kurz nachliefern. Moment, ich schaue mal aus dem Fenster. Immer noch blauer Himmel, frühlingshafte Temperaturen, jetzt gegen Mittag, kurz vor 12, hier im Zentrum von Barcelona, ungefähr 15, 16 Grad, im Studio Inneren 17 Grad. Werner hat noch nicht mal seine Jacke ausgezogen, der sitzt hier in seiner Lederjacke. Das ist pure Faulheit, weil sonst muss ich mir die nachher wieder anziehen, wenn ich sie vorher ausziehe. Gut, Kino ist noch angesagt. Was gibt's? Erzähl mal. Ja, ich will noch schnell ein paar Gratisfilme ankündigen, also umsonst und drinnen in diesem Fall. Wie immer in der enteigneten Bank, der erste, in der Travesera de Gracia 181 am Sonntagabend um 19 Uhr. Die machen diesen Monat März einen Zyklus Kino und die Verrückten. Und der erste Film morgen Abend ist Si può fare, also es pot fe. Das kann man machen, das geht, könnte man das übersetzen. Da geht es um die Antipsychiatrie, also aus Italien, Anfang der 70er Jahre, wo diese Bewegung dann entstanden ist, parallel zu den Revolten der Ende der 60er, 70er Jahre in Norditalien. Und die Botschaft ist eben, dass die sogenannten Geisteskrankheiten, dass das kein oder weniger ein individuelles medizinisches Problem ist, sondern einfach der Ausdruck des Versagens der ganzen Gesellschaft. Dann gab es 1978 ein Gesetz in Italien, Basaglia, und wo unter anderem dann beschlossen wurde, keine, wie man das damals genannt hat, Irrenanstalten mehr zu bauen, neue, und die, dass die schon bestehenden umgewandelt werden in soziale Zentren. Und 2500 von diesen Zentren sind dann entstanden in diesen Jahren. Und in dem Film wird jetzt so als Komödie das Leben in einem von diesen Zentren geschildert, wo eben klar wird, dass es die Gesellschaft ist, die krank ist. Und dann gibt's morgen Abend noch zwei andere Filme in anderen besetzten Häusern oder Stadtteilzentren. Da ist einmal beim CSOA, Soziales Zentrum Transformadores, wird gespielt Tiempos Modernos, Charles Chaplin, da muss man nicht viel drüber erzählen. Das ist in Ausias Mark Nummer 60, also Arco de Triunfo, Tetuan, kommt man da schnell hin. Auch morgen Abend um 19 Uhr in einem anderen Zentrum im CSO Revoltosa, gibt es auch morgen Abend einen Film. Erstmal Blade Runner von Ridley Scott. Dann am darauffolgenden Tag, am Montag, auch um 19 Uhr Brasil. Also Brasil, auch sehr empfehlenswert, eine groteske schwarze Komödie, wo ein kleiner Angestellter, der in einem Informationswiederbeschaffungsabteilung von einem Ministerium arbeitet, alles sehr Kafkaesk, zwischen Kafka und Orwell, wo man eben sieht, dass wir alle nur kleine Rädchen im Getriebe sind, die eben die Maschinerie am Laufen halten, indem wir arbeiten. Und am Dienstag auch dort in diesem Zentrum, das ist übrigens in Camp de l'Arpa, da also im Glott in der Straße Calle Rogent 82, Revoltosa heißt es, da gibt es am Dienstagabend Ex Machina von Alex Garland, das ist relativ neu, dieser Film. Da geht's drum, dass ein junger Programmierer von seinem Chef angeboten bekommt. Und sein Chef ist so eine Mischung aus Bill Gates und Steve Jobs, dass er teilnehmen soll an den Forschungen über künstliche Intelligenz. Und das soll er jetzt testen, ob die Erfindung von seinem Chef, Ava heißt die, also ein Androide, aber ein weiblicher, soll der jetzt testen, ob dieses Geschöpf menschliches Denkvermögen hat. Also das ist am Dienstagabend um 19 Uhr. Und dann, wie immer, Mittwochskino im Goethe-Institut, am Mittwoch um 20 Uhr, ganz nah, das war letzte Woche, diesen kommenden Mittwoch ist Renn, wenn du kannst, corre, si puedes. Also eine Dreiecksgeschichte. Ben sitzt im Rollstuhl, Christian macht seinen Zivildienst, und beide verlieben sich in die gleiche Frau. Annika, Violoncello spielt die. Und also ein schöner Film mit absurden Dialogen und schwarzem Humor. Dann noch eine ganz kurze Meldung, die werden wir nächste Woche ein bisschen ausbreiten. Es geht um einen sensationellen Fund. Der Schriftsteller Siegfried Lenz schrieb 1951 die Geschichte eines Wehrmachtssoldaten, der zur Roten Armee überläuft. Sein Verlag weigerte sich, das Buch zu veröffentlichen. Nun erscheint der Überläufer zum ersten Mal. Und die Fachwelt und die literarische Welt ist sich da einig, eine Sensation. Ein Traum von einem anderen Deutschland, das war es, was der junge Mann da geplant und geschrieben hatte. Der Traum von einem moralischen Staat. Demut als Verfassung, erster Artikel, Barmherzigkeit, heißt es in dem Buch. Es war der zweite Roman von Siegfried Lenz, der im Zweiten Weltkrieg als Wehrmachtssoldat desertiert war. Kurz vor Kriegsende verschwand Lenz einfach in den Wäldern Dänemarks, nachdem er erfahren hatte, dass ein Kamerad, der sich aufgelehnt hatte, von seinen eigenen Leuten erschossen worden war. Sie brauchten einen Toten, um uns an ihre Macht zu erinnern, schreibt er später. Ich erfuhr es und erwachte. Die Geschichte von Lenz ist bekannt. Er geriet in englische Kriegsgefangenschaft und da begann er zu schreiben und journalistisch zu arbeiten. Er verkaufte 25 Millionen Bücher, zum Beispiel das berühmteste Buch Die Deutschstunde, veröffentlicht 1968. Und es waren Habichte in der Luft. Das war sein erstes Buch. Machen wir es kurz. Der Überläufer ist die Geschichte eines deutschen Wehrmachtssoldaten, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs zur Roten Armee überläuft, um den Krieg schneller zu beenden, um sein Leben zu retten, um die Clique der deutschen Machthaber zu beseitigen. Der Überläufer, ein Roman über Deutschland, der zweite Roman von Siegfried Lenz, der erscheint jetzt, 25 Jahre nach seiner Entstehung. Siegfried Lenz war damals Schullektüre bei uns in Deutschland, als ich zur Schule ging, aufs Gymnasium. Und ich nehme an, heute wird er immer noch auf den Listen der Pflichtlektüre stehen. Werner, wir müssen raus. Tschüss. Dann sage ich einfach Tschüss, bis nächste Woche. Agur. Meine Damen und Herren, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, uns 2 Stunden lang zuzuhören, sich von uns begeistern zu lassen, beängstigen zu lassen und auch informieren zu lassen. Ein wunderschönes Wochenende. Machen Sie es gut, werden Sie glücklich. Tschüss. Aber eins kann ich mir nicht verkneifen. Noch ein Zitat von Marie Ebner-Eschenbach. Der größte Feind des Rechtes ist das Vorrecht. Aus ihren Aphorismen, Schriften, Band 1, 1893. Ja, jetzt aber tschüss. Nicht schlafen, schaut zum Mond, der umhüllt ist vom Nebel. Immer wieder hab ich Bilder von ihr drin. Wie ein heftiger Videoclip jagt sie mir durch den Sinn, wo sowieso schon so viele Dinge rumschwirren, mich verwirren. Ich werd noch zum Irren. Wie eine Laserstrahlenkanone drang ihr Blick in mich ein. Sie brachte den Sonnenschein in mein Sein rein und schön wie ein Edelstein. Ihr Anblick allein, ihr Charisma, das bricht wie ein Prisma das Licht. Ich verliere das Gleichgewicht, ich weiß nicht, wer sie ist, ich weiß nicht, wie sie heißt, ich weiß nur, mein Geist kreist nur um sie herum und mein Herz zerreißt, macht bum bum. Ich will sie jetzt, ich will sie hier, bin im Delirium, bin im Delirium. Weiße Fahne, ich ergebe mich. Jeder Versuch, ihr nahe zu kommen, war nämlich vergeblich. Allmählich komme ich mir ziemlich dämlich vor. Ihr Angriff auf mein Ego quält mich nicht wenig. Ich sehe mich nach Glück, ich stehe neben mir. Wie finde ich zu mir zurück? Für sie pflück ich ein Stück von dem Glück. Aus einem besonderen Garten werd verrückt. Mich bedrückt das ewige Warten. Mein Geist kreist nur um sie herum und mein Herz zerreißt, macht Bum Bum. Ich will sie jetzt, ich will sie hier benennen. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. Niemandsland. Schau zum Mond, der umhüllt ist vom Nebel. Immer wieder habe ich Bilder von ihr drin. Wie ein heftiger Videoclip jagt sie mir durch den Sinn, wo sowieso schon zu viele Dinge rumschwirren, mich verwirren, ich werd noch zum Irren. Wie eine Laserstrahlkanone drang ihr Blick in mich ein, sie brachte den Sonnenschein. Saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.